Der Kampf von Friedrich von Schiller. Nein, länger werd ich diesen Kampf nicht kämpfen, den Riesenkampf der Pflicht. Kannst du des Herzens Flammentrieb nicht dämpfen, so fordre, Tugend, dieses Opfer nicht. Geschworen hab ich's, ja, ich hab's geschworen, mich selbst zu bändigen. Hier ist dein Kranz, er sei auf ewig mir verloren, nimm ihn zurück und lass mich sündigen. Zerrissen sei, was wir bedungen haben, sie liebt mich, deine Krone sei verscherzt. Glückselig wär in Wonne Trunkenheit begraben, so leicht wie ich den tiefen Fall verschmerzt. Sie sieht den Wurm an meiner Jugendblume nagen und meinen Lenz entflohn, bewundert still mein heldenmütiges Entsagen und großmutsvoll beschließt sie meinen Lohn. Misstraue, schöne Seele, dieser Engel Güte, dein Mitleid waffnet zum Verbrechen mich. Gibt's in des Lebens unermeßlichem Gebiete, gibt's einen andern schönern Lohn als dich? Als das Verbrechen, das ich ewig fliehen wollte? Tyrannisches Geschick, der einz'ge Lohn, der meine Tugend krönen sollte, ist meiner Tugend letzter Augenblick.